TKKG. Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi Sauerlich. Wie viel er naschen kann, jam, sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cockerspaniel Oscar. Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Wir kennen alle Tricks und haben ihn raus aus dem Weg. Zusammen sind wir TKKG. Was für ein wunderschöner Abend. Könnte nicht immer Sommer sein. Dann könnten wir ewig hier am See liegen. Das könnte unter Umständen schwierig werden. Denn es ist leider nicht immer Sommer. Und du musst morgen wieder zur Arbeit, genau wie ich. Irgendwann ist es zu kalt, hier zu liegen. Dann musst du aufs Klo. Dann hast du zu Hause was vergessen. Und. Ach, du bist doof. Warum haben Männer für sowas kein Verständnis? Einfach mal ein bisschen rumspinnen, Luftschlösser bauen, dem Alltag entfliehen. Könnt ihr das eigentlich nicht? Oh, wir können schon. Aber es ergibt keinen Sinn. Wenn ich morgen arbeiten muss, brauche ich mir nicht vorzustellen, dass ich das nicht muss. Es ist einfach unrealistisch. Dann sei du doch realistisch und geh morgen arbeiten. Ich gehe jetzt noch mal eine Runde schwimmen. Kommst du mit? Nö, keine Lust. Dann sind meine Haare wieder nass und das Handtuch und die Badehose auch. Alles muss nass in die Tasche. Mein Buch wird feucht. Und irgendwann wird es dann zu kalt, hier zu liegen. Und dann musst du aufs Klo oder hast zu Hause was vergessen. Und. Du bist blöd. Frauen haben für so praktische Sachen einfach kein Verständnis. Tja, wahrscheinlich, weil wir so unrealistisch sind. Bis gleich. Bis gleich. Ich pack schon mal zusammen. Oh, herrlich. Du weißt echt nicht, was du verpasst. Das Wasser ist noch total warm. Von mir aus. Ah, schön. Dann sind meine Haare wieder nass. Und das Handtuch und die Badehose auch. Und alles muss nass in die Tasche und mein Buch wird feucht. Da bin ich doch lieber unrealistisch. Was war das? Was ist denn? Alles in Ordnung? Da hat was nach meinem Fuß geschnappt. Oh, das tut weh. Bist du sicher? Natürlich bin ich sicher! Oder denkst du, ich habe mir das ausgedacht? Nein, natürlich nicht! Aua! Oh, schon wieder! Da ist was im Wasser! Dann komm sofort da raus! Nun mach schon! Ja! Ich komme! Alles in Ordnung. Du hast es ja geschafft. Ja, ist ja gut. Nun beruhig dich erstmal. Da war was im Wasser und es hat mich gebissen. Ganz ruhig. Du stehst unter Schock. Es gibt für alles eine Erklärung. Ach ja? Und wie erklärst du mir das hier? Oh, oh. So, jetzt wird's aber Zeit. Ich soll pünktlich um 8 zu Hause sein. Ich auch. Oskar, kommst du? So, Handtuch ist da. Badehose. Ach ja, am Mann. Schokolade. Leer. Egal, im Adlernest gibt's Nachschub. Aber irgendwas. Und Leute, habt ihr alles? Ja. Yep. Ich glaub schon. Was heißt das, Klößchen? Hast du deine Sachen zusammen oder nicht? Eigentlich ja. Aber? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass was fehlt. Also wie immer. Handtuch. Ja. Badehose. Hab ich drunter. Schokolade? Ist leider alle. Fahrradschlüssel? Ha, der fehlt. Wusste ich's doch. Moment. Und da heißt es immer, Frauen würden 2,5 Monate ihres Lebens etwas in ihrer Handtasche suchen. Ich glaube, Klößchen braucht länger. Die 2,5 Monate hat er ja heute schon gebraucht. Ah, da ist er. Worüber lachten ihr? Ach, Klößchen, wenn es dich nicht schon gäbe, müsste man dich erfinden. Hey, das ist mein Spruch. Wie jetzt? Das Erfinden würde ich dann übernehmen. So gut würdest selbst du ihn nicht hinkriegen, Karl. Stimmt. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht verstehen. Nein. Was war das? Die Frau da im Wasser scheint ein Problem zu haben. Anscheinend ein ziemlich ernstes. Hört sich ganz so an. Vielleicht hat sie einen Krampf im Fuß. Das kommt beim Schwimmen manchmal vor. Hab ich selber schon gehabt. Hast du da auch so rumgeschrien? Nee, eigentlich nicht. Wir müssen irgendwas tun. Ja, aber was? Ich gehe da jetzt rein und helfe ihr. Nicht, dass sie noch ertrinkt. Ich komm mit. Nun geh schon auf, du blödes Ding. Fertig. Gabi, was ist? Ein Knoten. So ein Mist. Lasst mal. Die schwimmt schon zum Ufer. Ja, jetzt klettert sie raus. Los, Leute. Das sehen wir uns an. Ja. Die Fahrräder können wir später holen. Okay. Oh, was war denn das bloß? Sieht wirklich so aus, als hätte dich was gebissen. Bluten tust du aber nicht. Zum Glück. Oh Mann, das sind richtige Zahnabdrücke. Oh, das ist ja gruselig. Das kannst du laut sagen. Hey, alles klar bei euch? Ist irgendwas passiert? Braucht ihr Hilfe? Irgendwas hat mich in den Fuß gebissen. Ist aber nichts Schlimmes. Danke euch. Okay, sag Bescheid, wenn ihr Hilfe braucht. Machen wir. Danke. Ich muss mich erstmal hinsetzen. Ja, mach das. Oh. Vorsichtig. Ja. Oh Mann, das tut echt weh. Oh, du Arme. Kann ich irgendwas tun? Mich mal in den Arm nehmen wäre schön. Ach, Entschuldigung, natürlich. So, komm her. Besser? Ein bisschen. Alles in Ordnung bei Ihnen? Haben Sie einen Krampf gehabt? Das klang ziemlich besorgniserregend. Etwas hat sie gebissen. Ja, in den Fuß. Was? Was ist los? Die Frau wurde von irgendwas gebissen. In den Fuß. Was? Erzählen Sie mal, was ist denn genau passiert? Da gibt's nicht viel zu erzählen. Ich bin ein Stück rausgeschwommen und dann hat irgendwas im Wasser nach meinem Fuß geschnappt. Kurz danach wieder. Es war schrecklich. Beruhige dich. Es ist ja vorbei. Und dann? Nix und dann. Das Vieh war weg und ich bin an Land geschwommen. Oh, da gehe ich nie wieder rein. Ist ja gut. Ist gar nicht gut. Mann, ich will nach Hause. Ja, wenn du dich beruhigt hast, gehen wir. So kannst du ja gar nicht laufen. Du fällst mir sofort um. Stimmt. Laufen könnte ich jetzt nicht. Sie haben bestimmt einen Schock. Sollen wir einen Arzt anrufen? Ja. Ach, das ist süß, aber lasst mal. Ich komme schon klar. Aber die Polizei sollte schon davon erfahren. Wenn hier irgendwas Bissiges im Baggerloch rumschwimmt, dann muss die das wissen. Ja. Nein. Du kannst doch gleich zu Hause deinem Vater davon erzählen. Gabis Vater ist nämlich Kriminalkommissar. Der Beste in der ganzen Stadt. Wie beruhigend. Kann ich den Fuß mal sehen? Ach. Warum? Bist du Ärztin? Jetzt noch nicht, aber vielleicht irgendwann mal. Gabi will Tierärztin werden. Oder Kriminalkommissar. Ist gut. Ich dachte ja nur... Gabi kennt sich gut mit Tieren aus. Vielleicht kann sie was erkennen. Naja, von mir aus... Hier. Das sind die Spuren von einem Gebiss. Eindeutig. Ja, so weit waren wir auch schon. Ach, nun lass sie doch mal. Darf ich? Nur zu. Und? Also ein Fisch war das nicht. Die haben viel dünnere und kleinere Zähne. Die hier scheinen länger gewesen zu sein. Und größer. Ja, und was soll das heißen? dass da unten im Wasser irgendwas ist. Ja, und was? Nun sag schon, Gabi. Was? Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist es hungrig. Ein hungriges Etwas im Nesssee. Das war ein gefundenes Fressen für alle Zeitungen und Radiosender der Millionenstadt. Schon bald berichteten die Medien über nichts anderes mehr. Schließlich herrschte, wie jedes Jahr im Sommer, Nachrichtenflaute, das sogenannte Sommerloch. Und so kam den Journalisten die Geschichte wie gerufen. Nessie, das Ungeheuer von Loch Ness, trieb sein Unwesen im Baggerloch. Nessie hat wieder zugeschlagen. Wie Augenzeugen berichten, gab es einen erneuten Angriff der Bestie. Ein Mann wurde bei einem späten Bad im Nesssee Opfer einer weiteren Attacke. Seeufer abgesperrt und rät allen Badegästen nicht mehr ins Wasser zu gehen, bis die Sache aufgeklärt ist. Trotzdem halten sich viele nicht an die Warnung, sodass es wahrscheinlich zu weiteren Zwischenfällen kommt. Der 38-Jährige kam mit einem Schrecken und einigen unblutigen Bissspuren am Bein davon. Taucher suchen nach dem Ungeheuer, bisher allerdings. Der Tagesbote berichtet, soll sich gestern ein etwa 2 Meter langes, schuppenbedecktes Echsenwesen aus der Tiefe des Loch Ness geschraubt haben. Angegriffen wurde eine junge Frau. Wie das Blatt berichtet, möchte sie... gebeten, sich bei der Polizei zu melden, da sie die Einzige ist, die Hinweise über das Aussehen von Nessie geben kann. Exklusiv im Tagesboten. Ein weiteres Opfer des Ungeheuers von Loch Ness packt aus. Was ist das wohl für ein Ding? Vielleicht doch irgendein Raubfisch. Irgendwo gab's doch mal diesen Killerwels. In einem Weiher oder so. Ja, du meinst Kuno. Der war 1,5 Meter lang und soll einen Dackel gefressen haben. Oh, Menno, hör bloß auf. Ups, das ist nichts für die Tierfreundin. Nee, gar nicht. Wir kommen gleich nach, Gabi. Nur noch schnell was zu essen holen. Und ich was zu trinken. Hab zu Hause stehen lassen. Es hat auch Nachteile, Heimschläfer zu sein. Das kenne ich. Aber ich bin trotzdem jeden Abend froh, im eigenen Bett zu liegen. Ich auch. Im Internat wohnen wäre nichts für mich. Ich find's klasse. Viel lustiger als zu Hause. Mhm. Vor allem, wenn man mit mir auf einer Bude wohnt. Bis gleich, Gabi. Bis gleich. Ich warte hier auf euch. Alles klar. Ciao. Bis später. So, was gibt's denn heute Gutes? Schlagzeile in der Zeitung. Könnt ihr nicht aufpassen? Menno! Was hockst du auch so blöd im Weg rum? Genau! Uns beide lässt man besser durch, sonst kann's ungemütlich werden. Oh ja! Blöd, Männer! Wenigstens beim Einsammeln könntet ihr mir helfen. Deine Babysachen kannst du schön selber einsammeln. Ja, genau. Guck mal, Nick. Eine Federtasche mit Hundekopf. Die hat sie bestimmt noch aus der Grundschule. Ja, oder aus dem Kindergarten. Ihr seid sowas von doof. Na, dann hol es dir mal. Dein Babytäschchen. Ja, na komm, versuch's doch. Hey, was ist denn da bei Gabi los? Sieht nach Ärger aus. Los, kommt! Ja. Nimm sofort deinen dreckigen Schuh von meiner Federtasche, sonst... Sonst was? Ja, was? Sonst kriegst du es mit uns zu tun. Mhm. Oh, oh. Da guckt ihr was. Ach nee, was seid ihr denn für welche? Und was mischt ihr euch hier ein? Mhm. Ich bin Tim. Tim Carstens. 5B. Willi Sauerlich. Auch 5B. Ich glaub's nicht. Und du, Vierauge? Nur weil er eine Brille trägt, nennst du ihn noch lange nicht Vierauge, klar? Du hast ja eine ganz schön große Klappe, Blondie. Ich heiß nicht Blondie, sondern Gabi. Sag ihm, wer du bist, Karl. Karl Vierstein, 5B. Karl Vierstein, 5B. Super. Du nimmst jetzt sofort deinen Fuß von Gabis Federtasche. Und dann machst du dich mit deinem Kumpel aus dem Staub. Hey. Weißt du überhaupt, mit wem du dich da gerade anlegst? Hey, lass gut sein, Nick. Ich bin Bennett von Lotso. Ben für meine Freunde und für meine Feinde auch. Dann gehöre ich wohl zu denen. Ich auch. Und ich. Ich auch. Da habe ich aber Angst. Und ich erst. Mindestens so viel wie vor Nessie. Komm, wir gehen. Die sind mir zu blöd. Ja, los. Hey! Bist du verrückt? Die Federtasche ist nagelneu! Die Federtasche ist nagelneu! für Idioten. Hier, bitte. Dankeschön. Ach, Menno, der ist total dreckig. Dieser dämliche Ben. Wie doof. Mit einer 3%igen Wasserstoffperoxidlösung kriegst du den Fleck raus. Okay. Wasserstoff... was? Bekommst du in jeder Apotheke. Siehst du, Gabi? Problem erledigt. Mhm. Cool. Danke, Karl. Woher weißt du denn das mit dem Wasserstoff-Per-Dings da? Ich habe zum Geburtstag einen Chemie-Experimentierkasten bekommen. Das Fleck rausmachen war mein erster Versuch. Hat geklappt. Oh, nicht schlecht. Sag mal, wollen wir nachher noch zum See? Nessie gucken. Klar, ist doch spannend. Mein Vater sagt, es muss für alles eine rationale Erklärung geben. Und ich finde das auch. Ein Ungeheuer wird es auf keinen Fall sein. So viel ist sicher. Und wenn doch? Dann mag es bestimmt keine Schokolade. Du bist also in Sicherheit, Klößchen. Oh, ein Glück. Am Abend trafen sich die TKKG-Freunde am Seeufer. Überall wimmelte es von Schaulustigen, die auf ein Foto von Nessie hofften. Hinter die Polizeiabsperrung und ins Wasser traute sich, bis auf drei ganz hartgesottene, niemand. Nessie, wo bist du? Komm her, du Ungeheuer, zeig dich! Dann wirst du es mit uns zu tun kriegen. Nessie! Es gibt Abendessen! Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei! Das Aufhalten im Wasser erfolgt auf eigene Gefahr. Ich wiederhole, das Aufhalten im Wasser erfolgt auf eigene Gefahr. Achtung, Achtung, das Aufhalten im Wasser ist ein Riesenspaß. Ich wiederhole, das Aufhalten im Wasser ist ein Riesenspaß. Und was für einer! Guck mal, sind die verrückt? Würde ich mich nie reintrauen. Nee, nicht für 1000 Euro. Ich würd's machen, sogar umsonst. Was? Ich auch. Aber den Tausender würde ich nehmen. Ich würde es noch nicht mal für 100.000 machen. Nee. Oh. Ein dunkler Schatten näherte sich den drei Schwimmern. Wie ein Brett lag er auf der Wasseroberfläche. Ach, du Scheiße, da drüben! Oh nein, du blickst wie raus aus dem Wasser! Da ist wirklich was. Ein Krokodil! Das ist ja ein Mordsding. Ich glaub's nicht. Die sollen aus dem Wasser kommen. Sonst war's das gleich. Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei. Die Personen unter dem Gummikrokodil. Zeigen Sie sich. Das ist ein Scharps, der Sie teuer zu stehen kommen kann. Ich wiederhole. Die Personen unter dem Gummikrokodil. Zeigen Sie sich. Das darf doch nicht wahr sein. Ein Gummikrokodil? Wer tut denn sowas? Die haben wohl zu heiß gebadet. Unter dem schwarz angemalten Gummikrokodil tauchten die Köpfe zweier Jungs auf. Nicht schießen! Wir geben uns! Ben von Lotso und Nick Frenzel. Das sind Ben und Nick. Ja, Tatsache. Die beiden Typen von heute Morgen auf dem Schulhof. Echt? Krass. Ja. Das ist nicht krass, das ist bescheuert. Meinte ich ja. Was ist? Das waren zwei Kids. Die können was erleben. Wie die Deppen stehen wir da. Zum Glück ist niemand von der Presse hier. Ja. Ein Foto für den Tagesboten. Danke, danke sehr. Und noch eins bitte. So. Ey, was soll das? Vielen Dank, danke. Kommen wir in die Zeitung? Bitte nicht. Das wird der Aufmacher morgen. Wenn nicht noch was Richtiges passiert. So, und jetzt muss ich weiter. Ciao, Leute. Aber, erwische ich die beiden Spaßvögel noch. Die können was erleben. Verlasst unverzüglich das Wasser, ihr beiden. Und nehmt euer Spielzeug mit. Ich wiederhole. Das ist total peinlich. Du sagst du was. Ist gut, wir kommen raus. Na los. Ja. An alle anderen, bitte räumen Sie das Seeufer und gehen Sie nach Hause. Hier gibt es nichts zu sehen. Ich wiederhole. Räumen Sie das Seeufer. Sofort. Kommt, wir gehen. Ja. Erneute schwere Attacke vom Ungeheuer von Loch Ness. Schon wieder? Wann das denn? Nur anscheinend gestern Abend. Aber das Seeufer war doch leer. Die Polizei hat's geräumt. Lies mal vor, Emil. K. kam es am Abend zu einem neuen Angriff. Opfer wurde die 31-jährige Sandra B., Name von der Redaktion, geändert. Ja, wie immer. Echte Zeugen aus Fleisch und Blut haben die ja anscheinend nicht. Wieso, Papi? Noch Kaffee? Ja, bitte. Mhm. Warum haben die keine echten Zeugen? Weil sie unauffindbar sind. Hä? Bitte sehr. Danke. Was heißt das, sie sind unauffindbar? Na, dass wir keine Namen der Opfer haben. Zumindest nicht von denen, die der Tagesbote interviewt hat. Sie wollen angeblich anonym bleiben zum Schutz ihrer Privatsphäre. Gabi, die Privatsphäre ist das ganz persönliche Leben eines Menschen. Die Sachen, die nur ihn oder sie etwas angehen. Ich weiß, was das ist, Mami. Meine Tochter. Hey, ich war nicht ganz unbeteiligt. Das stimmt. Glaubst du, die Zeugen gibt's gar nicht? Zumindest wissen wir nicht, wie sie heißen und wo sie wohnen, sodass wir sie befragen könnten. Der Tagesbote hat keinen Namen und Adressen der Opfer. So heißt es. Für die Polizei sind diese Vorfälle also eher Gerüchte. Wir wissen nicht, ob die Geschichten wahr sind. Aber es hat doch zwei echte Angriffe gegeben. Ja. Den ersten haben wir ja sogar live mitbekommen. Richtig. Aber die drei übrigen Nessie-Attacken hat nur der Tagesbotenschreiber beobachtet. Und die Opfer selbst. Wenn es sie denn gab. Was steht denn da noch? Nahm gegen 21 Uhr ein Bad im Nesssee, als etwas aus der Tiefe ihr Bein packte und die Frau nach unten zog. Nur unter Aufbietung all ihrer Kräfte gelang es der 31-Jährigen, sich aus den Fängen des Monsters zu befreien und ans Ufer zu retten. Sandra B. steht unter Schock. Na, das würde ich auch. Na, vorausgesetzt, die Meldung ist keine Ente. Wieso denn eine Ente? Eine Falschmeldung in der Zeitung nennt man Ente. Zeitungsente. Dabei kann die Meldung bewusst falsch sein oder irrtümlich. Okay. Und was denkst du? Ich bin mir nicht sicher. Dem Tagesboten ging's doch bis neulich finanziell ziemlich schlecht. Hieß es nicht sogar, der wäre pleite? Ja, sowas habe ich auch gelesen. Es sollten etliche Mitarbeiter entlassen werden. Davon kann aber jetzt wahrscheinlich keine Rede mehr sein. Mit den Nessie-Meldungen brummt die Auflage. Der Tagesbote verkauft sich wie verrückt. Steht da auch was von den Jungs mit dem Gummikrokodil? Warte mal. Ja, das war ja was. Sind die zwei bei euch auf dem Internat? Sind sie. Bennett von Lotzo und Nick Frenzel. Zwei absolute Kotzbrocken. Das sind die, die auf meiner Federtasche rumgetrappelt sind. Ah ja. Wie nett. Aber Karl sagt, er kriegt den Dreck raus. Will er am Wochenende mal machen. Aha. Also hier steht nur, dass es sich um einen dummen Jungenstreich gehandelt hat. Mit einem kleinen Foto von den drei vermeintlich bedrohten Schwimmern. War anscheinend nicht sensationell genug, die Meldung. Anscheinend. Auf jeden Fall wird heute Abend wohl kaum jemand zum See gehen, um Nessie zu suchen. Wieso nicht? Um 8:30 spielt Deutschland gegen England, ein Klassiker. Dann weiß ich ja schon, was wir heute Abend machen. Ich auch. Und ich weiß, was wir in der Zeit tun. Was sagst du, Gabi? Ich meinte nur, dass ich jetzt zur Schule muss. Geht einer von euch mit Oskar? Ich glaube, der hat's nötig. Das mache ich. Ich habe erst in einer Stunde Dienst. Danke. Sehr schön. Dann gehe ich runter in den Laden. Muss noch ein neues Rezept ausprobieren für die Party am Wochenende. Die wollen ein italienisches Buffet für 50 Personen. Oh. Dann bist du ja gut beschäftigt. Oh ja. Sei doch froh, dass der Catering-Service läuft. Es gab auch mal andere Zeiten. Ich habe mich nicht beschwert. Na dann, tschüss ihr beiden. Bis heute Nachmittag. Und denkt an Oskar. Ich denke an fast nichts anderes. Na, das halte ich für ein Gerücht. Im Internat gab es an diesem Morgen fast nur ein Thema, den Gummikrokodilstreich von Ben und Nick. Von dem echten Angriff, wenn's denn einer war, hatten bisher nur wenige gehört. Tim und Klößchen gehörten dazu. Super Aktion gestern! Ja, Respekt! Ach, haltet die Klappe! Ja, wir trauen uns wenigstens was. Aha. Komm, Ben. Ja. Was war los? Gab's wieder Ärger? Morgen, ihr beiden. Keine Ärger. Tim und ich haben sie nur für ihre Heldentat gefeiert. Wir haben es eben in der Online-Ausgabe des Tagesboten gelesen. Dumme Jungs kamen nicht so gut bei ihnen an. Eher weniger. Die haben bestimmt erstmal Loch Ness-Verbot. Da kannst du von ausgehen. Ich habe den Artikel in der Bahn auf dem Handy überflogen. Meine Eltern lesen den Tagesboten nicht. Ist ihnen zu reißerisch. Mein Vater liest immer mehrere Zeitungen. Muss er wohl, für die Arbeit. Aber sagt mal... Ja? Heute Abend läuft doch das Fußballspiel im Fernsehen. Keine Ahnung. Glaub schon, ja. Was ist damit? Interessierst du dich neuerdings für Fußball? Nein, aber vielleicht ist dann ja am See nichts los. Du hast irgendwas vor, Gabi Glockner. Schau mal, wie ihre Augen blitzen. Raus damit. Mit den Augen? Mit der Sprache. Los. Heute Abend gehe ich schwimmen. Im Loch Ness. Echt jetzt? Nee, ne? Alleine? Oh. Kommt nicht in Frage. Ich bin nun mal die Wasserratte von uns Vieren. Und die schnellste beim Schwimmen. Außerdem bleibe ich ja nur am Rand. Vielleicht kann ich Nessie so ans Ufer locken. Also, du gehst da auf keinen Fall alleine rein. Ich komm mit. Nett von dir. Und was ist mit euch? Negativ. Ich habe eine leichte Erkältung. Die darf nicht schlimmer werden vor der Mathearbeit. Ist klar. Wann schreiben wir denn Mathe? In 3 Wochen. Dann musst du dich natürlich schonen, Klößchen. Und du, Karl, behältst am Ufer den Überblick. Das kann ich machen. Danke für dein Verständnis, Gabi. Sehr gerne. Was? Nichts. Tja, dann haben wir wohl was Spannendes vor heute Abend. Oh ja. Und wenn es Nessie nun doch gibt? Hast du nicht gesagt, du glaubst nicht an Monster? Ja, hab ich, aber... Wird das nicht zu gefährlich für euch? Ach, das glaube ich nicht. Die Bissspuren waren ja nicht tief. Und außerdem sind wir zu zweit im Wasser. Das stimmt. Na dann, schauen wir mal. Die Sonne ging unter, als sich Tim, Karl, Klößchen und Gabi am Rand des Loch Ness einfanden. Oskar war natürlich auch dabei. Wie erwartet waren kaum Schaulustige da. Die Räumungsaktion der Polizei am Abend zuvor und das Fußballspiel im Fernsehen ließen die Leute lieber zu Hause oder im Biergarten sitzen. Einen Abend würde Nessie auch ohne Publikum auskommen. Wenn es das Ungeheuer überhaupt gab. Denn nach der Gummikrokodil-Geschichte waren sich da viele nicht mehr so sicher. Trotzdem war niemand im Wasser. Oh, wie ausgestorben. Na, ein paar Leute sind ja da. Die wären auch ohne Nessie hier. Ich habe übrigens zu Hause erzählt, dass wir bei dir Fußball gucken, Karl. Ups, ich habe meinen Eltern gesagt, wir gucken bei dir. Oh oh. Dann hoffen wir einfach mal, dass meine Eltern nicht bei deinen anrufen. Oder umgekehrt. Ach, wird schon schief gehen. Um 10 zum Zapfenstreich müssen Klößchen und ich wieder im Adlernest sein. Und im Bett liegen, sonst gibt's Ärger. Mhm. Na, dann wollen wir mal. Ja, sonst wird es zu spät. Gute Idee, die Badesachen schon drunter zu haben. Ja, sorry, aber mein Husten... Schon gut, Klößchen. Wir wissen, dass du lieber auf dem Trockenen bleiben möchtest. Und das ist auch völlig okay. Echt? Logisch. Wir brauchen dich und Karl hier am Rand. Einer behält das Wasser im Auge und der andere das Ufer. Cool. So machen wir's. Danke übrigens, Tim. Wofür? Dass du heute Morgen gesagt hast, du würdest mich nicht allein in den See steigen lassen. Ist doch Ehrensache. Ganz allein hätte ich mich, glaube ich, auch nicht getraut. Ich hab mich schon gewundert. Ich auch. Wisst ihr, ich habe ständig das Gefühl, dass ich helfen muss, wenn jemand in eine gefährliche Situation gerät. Warum das denn? Ich erzähl das jetzt einfach. Dann ist es raus. Also, vor 2 Jahren ist mein Vater bei einem Autounfall gestorben. Oh, das tut mir leid. Ja, mir auch. Er war nicht schuld. Jemand ist ihm voll in die Seite gebrettert und seitdem reagiere ich halt so. Ich muss Leuten helfen, wenn sie in Not sind. Da kann ich gar nichts gegen machen. Das kommt ganz automatisch. Kann ich verstehen. Und so dachte ich, als Gabi sagte, sie will allein in den See steigen, dass ich mitgehen muss, falls was passiert. So, das war's. Ach, Tim, du bist gut so, wie du bist. Und zum Glück ist deine Mutter ja noch da. Und du hast uns. Da bin ich auch echt froh, dass ich meine Mutter habe. Und euch. Drei echte Freunde. Entschuldigung, Oskar. Vier echte Freunde natürlich. So, und jetzt gehen wir endlich ins Wasser. Sonst wird das nie was. Ja, komm. Hals- und Beinbruch, ihr beiden. Das klingt aber komisch. Können wir nicht einfach viel Glück sagen? Ja, auch gut. Viel Glück. Danke. Werden wir hoffentlich haben. Ganz warm. Echt? Oh, schön. Also bis gleich, Leute. Und du sei schön lieb, Oskar. Passt auf euch auf. Und wenn da irgendwas ist, kommt ihr sofort raus. Machen wir. Versprochen. Mann, ist das aufregend. Ich brauche dringend Nervennahrung. Auch ein Stück? Nee, danke. Mhm. Besser. Okay, dann würde ich sagen, ich behalte das Ufer im Auge und du den See. Alles klar. Was machst du? Tada! Ein Fernglas. Super. Man muss auf alles vorbereitet sein. So. Und? Erstmal scharf stellen, sonst sehe ich alles nur verschwommen. Konzentrier du dich auf den See. Wird gemacht. So, ist scharf. Und? Nur ein paar Leute. Harmlos, würde ich sagen. Die liegen da einfach rum. Und am anderen Ufer? Ein paar Typen. Ebenfalls harmlos. Und da? Ach, guck mal an. Was ist? Ein Mann mit Fernglas. Am rechten Ufer. Was macht der? Er beobachtet Tim und Gabi, glaube ich. Und holt ständig was aus seiner Jackentasche und steckt es sich in den Mund. Oh, eine sehr gute Idee. Bei Tim und Gabi passiert im Moment noch gar nichts. Paddeln im Wasser rum. Wie sieht der Kerl aus? Trägt Schlapphut und Sonnenbrille. Vom Gesicht kann man nichts erkennen. Aber die Sonne scheint doch gar nicht mehr. Eben. Die Brille und den Hut hat er bestimmt zur Tarnung auf. Er will nicht erkannt werden. Hey, was jetzt? Was denn? Er zieht an einer Leine, die ins Wasser führt. Ah, vielleicht angelt er. Mit einer Hundeleine? Nee, der macht irgendwas anderes. Als ob er mit der Leine irgendwas lenkt. Vielleicht ist Nessie ferngesteuert. Nee, ein Kabel ist das nicht. Ich glaube, das wird nichts mehr heute. Ein bisschen Zeit musst du unserem Monster schon geben. Oder hast du Angst? Nee, natürlich nicht. Aber so langsam könnten wir wieder an Land. Ein bisschen können wir doch. Tim, was ist? Etwas hat nach meinem Fuß geschnappt. Was? Aber dann. Aua! Was? Bei dir auch? Ja. Aber jetzt ist es wieder weg. Komm, lass uns schnell ans Ufer schwimmen. Ja, los. Schnell. Hast du unter dir was gesehen? Nein. Du? Nee. Die Zähne an meinem Fuß waren absolut echt. Bei mir auch. Bei Tim und Gabi stimmt was nicht. Tatsächlich. Tim scheint gebissen worden zu sein. Oh nein. Und mit Gabi ist auch irgendwas. Shit. Was macht der Fernglasmann? Moment. Oh, verdammt. Der sieht genau zu mir rüber. Er sieht, dass ich ihn sehe. Er haut ab. Soll er doch. Macht schon, Leute. Gleich habt ihr es geschafft. Nur noch ein paar Meter. Geschafft. Na, endlich. Alles in Ordnung? Geht's euch gut? Alles im grünen Bereich. Ja, ist ja gut, Oskar. Alles noch dran. Hat Nessie euch angegriffen? Nun sagt schon. Hat sie. Zumindest hat was nach meinem Fuß geschnappt. Oh Gott. Oh. Und dann nach meinem. Oh. Aber was immer es war, plötzlich war es weg. Als wäre es blitzschnell weggeschwommen. Mir ging ganz schön die Düse. Oh. Dir auch? Na klar. Die Leine. Damit hat der Fernglasmann Nessie von Gabi weggezogen. Nachdem er gesehen hat, dass ich ihn beobachte. Und dann ist er abgehauen. Wovon redet ihr? Anscheinend ist hier auch einiges passiert. Schnell erzählte Karl, was er am rechten Seeufer beobachtet hatte. Der Mann mit der Sonnenbrille und dem Schlapphut kam Tim und Gabi natürlich ebenfalls sofort verdächtig vor. Was hatte er mit der Leine getan? Und befand sich am anderen Ende tatsächlich ein Ungeheuer? Hier war's. Nicht schlecht. Durch das Schilf konnte er vom See aus nicht gesehen werden. Und der Baum hat ihn von der Seite verdeckt. Aber wir haben ihn trotzdem gesehen. Also Karl hat ihn gesehen. Schon gut, Klößchen. Hoppla! Was ist das denn? Ich würde sagen, Pistazienschalen. Vermutlich aus dem Iran. Was? Was? War nur ein Witz. Ich glaube, es sind kalifornische. Wie kommst du denn darauf? Das würde mich auch interessieren. Aha. Ganz einfach. Fast alle Pistazien, die in Europa verkauft werden, stammen aus Amerika. Genauer gesagt, aus Kalifornien. Da habe ich neulich einen Bericht drüber gesehen. Du merkst dir aber auch alles, oder? Fast alles. Ich wünschte, das könnte ich auch. Karl, der menschliche Computer. Wie gut, dass wir dich haben. Ja. Hallo, ihr. Na? Bert Riedeke vom Tagesboten. Ja. Sagt mal, waren zwei von euch da gerade im Wasser und wurden angefallen? Habe ich das richtig gesehen? Also... Das waren... Wir zwei waren das. Von wo aus haben Sie uns denn gesehen? Vom gegenüberliegenden Ufer, ja. Ich habe ein Fernglas dabei. Ihr wisst doch, der Tagesbote ist immer da, wo es brennt. Oder wo Nessie zuschlägt. Genau. Ein Fernglas. Aha. Sieh an. Klar. Warum nicht? Was zu knabbern? Mögt ihr? Oh ja, gern. Danke. Ihr auch? Nein, danke. Ich habe eine Pistazienallergie. Oh, das tut mir leid. Und ihr? Nein, danke. Für mich auch nicht. Ich würde noch ein paar nehmen. Klar. Greif zu. Danke. Oh, die sind echt gut. Ja, lecker, nicht? Küsschen. Was denn? Okay. Darf ich euch ein paar Fragen stellen? Nein. Lecker. Was? Hm. Unsere Eltern hätten da was gegen. Wir dürfen nämlich gar nicht hier sein. Und wenn sie morgen früh in der Zeitung lesen, dass wir es doch waren, kriegen wir Ärger. Ja. Aber ein Foto wird doch erlaubt sein, oder? Nein, leider auch nicht. Da wären unsere Eltern genauso sauer. Meine vor allem. Meine auch. Ja. Schade. Wirklich zu schade. Aber da kann man wohl nichts machen. Tut uns leid. Ja. Ja. Na dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Der Zeitungsmann ist der Fernglasmann. Hundertprozentig. Sehe ich auch so. Auf jeden Fall. Aber dann steckten der Zeitungsmann und Nessie ja unter einer Decke. Genau. Bingo. Immerhin hat er Nessie an der Leine gehabt. Was immer es auch ist. Ja, das glauben wir. Aber haben wir auch Beweise? Leider nicht wirklich. Nee. Bis auf die Pistazienschalen. Und das sind nur Indizien. Also keine Beweise, sondern Hinweise. Ja. Das ist ein großer Unterschied. Dann eröffne ich hiermit einen Indizienbeutel. Wozu hast du den denn dabei? Da wollte ich meinen Müll reintun. Ach, Klößchen, du bist süß. Hey, da sind sogar noch ein paar volle dabei. So, Indizien sichergestellt. Und wie geht's weiter? Jetzt machen wir uns alle erstmal auf den Weg in unsere Betten. Mhm. Und morgen Abend kommen wir wieder und legen uns auf die Lauer. Ja. Vielleicht ertappen wir den Kerl ja auf frischer Tat. Ich bin dabei. Ich auch. Also ich halte den Zeitungsmann auch für verdächtig. Oder was meint ihr? Aber wie hing das alles zusammen? Die TKKG-Freunde wollten es herausfinden und versteckten sich am nächsten Abend eine Stunde, bevor es dunkel wurde, in einem Gebüsch, nahe der Stelle, wo der Mann mit dem Fernglas und der Sonnenbrille gestanden hatte. Die Minuten krochen nur so dahin. Viel war an den Seeufern nicht los. Aber einige hatten sich tatsächlich ins Wasser getraut. Immerhin war am Abend zuvor nichts geschehen, So dachten die Schwimmer zumindest, da morgens nichts über einen neuen Nessie-Angriff in der Zeitung gestanden hatte und auch Radio und Fernsehen nichts vermeldeten. Doch plötzlich... Da ist der Fernglasmann. Wieder mit Sonnenbrille und Schlepphut. Psst, ruhig, Moska. Was hat er denn in der Sporttasche? Keine Ahnung. Seine Pistazien wahrscheinlich nicht. Ist es der Zeitungsmann? Ich bin mir nicht sicher. In der Verkleidung unmöglich zu erkennen. Seid mal leise. Jetzt stellt er die Tasche ab. Ja. Der Mann mit der Sonnenbrille und dem Schlapphut öffnete die Sporttasche und holte etwas heraus. Was es war, konnten Tim, Karl, Klößchen und Gabi nicht erkennen. Auf jeden Fall hing das etwas an einer Leine. Jetzt setzte der Mann den Gegenstand ab und das Ding verschwand im Wasser und die Leine spannte sich langsam. Der Sonnenbrillenmann band sie sich ums Handgelenk und hielt sich dann das Fernglas vor die Augen. Wir sollten meinen Vater anrufen. Zu spät. Bis der mit seinen Kollegen hier ist, ist der Kerl vielleicht schon wieder weg. Dann schreibe ich ihm eine SMS. Was sollen wir tun? Ich weiß es nicht. Na, wir greifen uns den Kerl. Was? Psst. Leise. So. Was machen wir? Tim sagt, wir greifen uns den Kerl. Gute Idee. Aber ist das nicht viel zu gefährlich? Ja. Außerdem hat der Typ Nessie an der Leine, die er in einer Sporttasche mitgebracht hat. So schlimm kann das Ungeheuer also nicht sein. Da hat er recht. Also los, wir gehen einfach hin und stellen ihn zur Rede. Alles klar. Und wenn es hart auf hart kommt, haben wir immer noch Oscar. Auf geht's. So langsam wie möglich verließen die vier ihr Versteck und schlichen zu dem Baum, hinter dem der Mann mit der Sonnenbrille und dem Fernglas stand. Stimmt da links. Komm schon. Ja. So. Wärmer. Noch wärmer. Was machen Sie denn da? Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Haut ab! Aber sofort! Erst dann, wenn Sie Ihr Ungeheuer wieder aus dem Wasser geholt haben. Was? Ich? Herr Riedecke vom Tagesboten. Ich muss weg. Oskar, fass! Karl, Klößchen, schnappt euch die Leine und zieht Nessie aus dem Wasser. Nee, ne? Aber... Nun, macht schon! Wir haben sie! Und nun ziehen wir das Ding an Land. Okay. Wenn du meinst... Mein ich. Und jetzt los! Ist ganz leicht. Total. So wild kann Nessie also nicht sein. Abwarten. Junge, die Polizei da ist, ruf ich mich zurück. Jetzt kommt es. Achtung! Ich glaub's nicht, das ist... Ein Kaiman. Ein Mini-Krokodil. Und? Was ist es? Ein kleines Krokodil. Ungefähr 40 Zentimeter lang. Ein Brillenkaiman, um genau zu sein. Das ist Nessie? Ein Krokodil? Eher ein Krokodilchen. Obwohl Brillenkaimane bis zu 2 Meter groß werden können. Der hier ist noch ein Jungtier. Aber seine Zähne sehen schon ganz schön spitz aus. Oh ja, ich hab sie gespürt. Was machen wir jetzt mit dem Ding? Das Ding ist ein Tier. Und ich würde vorschlagen, wir packen es in die Sporttasche zurück. Und wer fasst es an? Das können wir übernehmen. Oh ja. Können wir. Papi? Kommissar Glockner. Ein Glück. Packt das Tier in die Tasche, Männer. Aber seid vorsichtig. Sind wir wie immer. Na, dann komm mal, du kleiner Rat. Papi, wie schön, dass ihr da seid. Das nächste Mal macht ihr keinen Alleingang, klar? Das hätte auch anders ausgehen können. Ja, Entschuldigung. Kommt nicht wieder vor. Zumindest bemühen wir uns. Schwamm drüber. Und jetzt zu Ihnen. Guten Abend, Kommissar. Ach, hallo, Tim. Oskar, aus. Aus, sage ich. Los. Aus, Oskar, aus. Ja, fein. Ganz fein gemacht. Stehen Sie auf. Ja. Es tut weh. Name? Riedecke. Bert Riedecke. Vom Tagesboten? Ja, genau. Alles, was Sie jetzt sagen, kann vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben allerdings auch das Recht zu schweigen und sich mit einem Anwalt zu beraten. Ich brauche keinen Anwalt. Ich gestehe alles. Ist doch jetzt eh egal. Gut, dann legen Sie mal los. Also gut. Unserer Zeitung geht's nicht so gut. Mhm. Etliche Kollegen werden demnächst entlassen. Ich gehöre auch dazu. Da kam mir die Idee, meinen Keilmann ins Baggerloch zu setzen und die Geschichte von Nessie zu erfinden. Ach. Ich dachte, dass unsere Auflage dann wieder steigt, was sie ja auch tat. Ah. Wissen Sie, ich wollte nur meinen Arbeitsplatz retten. Ja. Und meinen Kollegen helfen. Ach so. Das Krokodil gehört Ihnen? Der Kleine heißt Kai. Wie passend. Kai, der Kaiman. Jo, ich bin der Kai, Mann. Ist gut, Klößchen. Entschuldigung. Haben Sie eine Genehmigung für das Tier? Nee, leider nicht. Ich habe ihn vor ein paar Monaten übers Internet bestellt und bin bisher nicht dazu gekommen, mir eine zu besorgen. Tja, dafür ist es jetzt leider zu spät. Bert Riedeke, ich muss Sie wegen schwerer Körperverletzung fesseln. Herr Kommissar. Ja. Dazu kommt die nicht genehmigte Haltung eines Reptils. Aber von der Panik, die Sie durch Ihre Zeitungsartikel verbreitet haben, ganz zu schweigen. Aber ich wollte dazu fehlt mir gerade der passende Anklagepunkt. Hören Sie. Gehe ich recht in der Annahme, dass die Zeugen, auf die Sie Ihre Artikel gestützt haben, erfunden waren? Ja, das ist richtig, ja. Na, das kommt dann noch erschwerend hinzu. Wie Sie meinen. Männer, seid ihr soweit? Ja, alles klar. Ja, das Tierchen ist schon längst eingetötet. Na dann, ab aufs Revier. Mir aus. Und ihr Kinder, macht euch schleunigst auf den Weg nach Hause, klar? Ist gut, Papi. Sie können sich auf uns verlassen, Kommissar. Auf jeden Fall. Immer. Na dann, ab mit euch ins Bett, ihr Helden. Tschüss, Papi. Tschüss, Kommissar. Tschüss. Tschüss. Der nächste Tag war ein Samstag und Tim, Karl, Klößchen und Gabi trafen sich im Schuppen, dem Hauptquartier der TKKG-Bande im Garten von Familie Glockner. Wir kommen auf die Titelseite. Sogar mit Foto. Ich war noch nie in der Zeitung. Ich auch nicht. Ich nur einmal, als ich beim Judo den ersten Platz gemacht habe. Was die uns wohl alles fragen. Ich wünschte, es wäre schon vorbei. Ob die den Fernglasmann schicken, um uns zu interviewen? Wohl kaum. Mein Papi sagt, Herr Riedeke arbeitet nicht mehr beim Tagesboten. Das ging aber schnell. War doch klar. Aber wenn er aus der Untersuchungshaft raus ist, hat er schon einen neuen Job. Echt? Erzähl. Die Polizei musste gestern Abend noch eine Pressemeldung rausgeben. Aha. Damit die Zeitungen, Radio und Fernsehsender Bescheid wissen, dass es jetzt vorbei ist mit dem Ungeheuer von Loch Ness. Und? Heute Morgen hat sich jemand vom Tropenaquarium bei der Polizei gemeldet. Sie wollen Nessie bei sich aufnehmen. Aber der heißt doch Kai. Genau. Jetzt nicht mehr. Das war die Bedingung. Und Herr Riedeke? Den wollen Sie auch aufnehmen. Hä? Wie jetzt? Verstehe ich nicht. Sie haben ihm einen Job als Krokodilpfleger angeboten. Besonders soll er sich um Nessie kümmern. Ist ja ein Ding. Sachen gibt's. Das nennt man wohl Glück im Unglück. Ich freue mich für die beiden. Obwohl die ganze Nummer ein Riesenfehler war. Mhm. Jemand hätte richtig verletzt werden können. War aber zum Glück nicht so. Nee. Und ich bin ganz stolz auf uns, dass wir nur dem Tagesboten ein Interview geben. Die ersten echten Exklusivzeugen. Die müssen eh schon gucken, wie es jetzt weitergeht mit der Zeitung. Mhm. Vielleicht tun wir ein gutes Werk. Riedekes Kollegen konnten ja alle nichts dafür, was er gemacht hat. Ja. Ich glaube, es soll eine Artikelserie im Tagesboten geben, wo Riedeke erzählt, wie er Nessie abgerichtet hat und alles. Dafür kriegt er aber kein Geld. Wäre ja auch noch schöner. Und wenn unser Interview vorbei ist, was machen wir? Wie wär's mit einem schönen Bad im Loch Ness? Du bist ja drauf, Gabi. Jetzt traue ich mich auch rein. Ach nee, ich dachte, du bist erkältet. Stimmt. Da war doch was. Ich hab mich gesund geschlafen. Oh, Klößchen. Jemand eine Pistazie? Klößchen, das ist der Indizienbeutel. Du futterst unsere Beweise. Er isst die Schalen. Unglaublich. Warte, hier. Da waren noch ein paar Ganze drin. Außerdem sind Indizien nur Hinweise, Gabi. Keine Beweise. Das ist ein großer Unterschied. Der war gut. Sehr gut. Oh, Klößchen. Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer.